জুয়ে পোড়া কিরাতির নির্বাসনের বছর মোর ভাই চিনুয়া হল নেপাল খবর তয় জাননে খবর তয় জাননে খবর Am 20. November verstummte die Tabla von Pandit Sharda Sahai für immer. Er verschied im Alter von 76 Jahren in London. Sharda Sahai gehörte zu den wenigen Perkussionisten, die höchste Virtuosität auszeichnet. Er war der Urenkel von Ram Sahai, dem Begründer des Benares-Stiles im Tabla-Spiel des 19. Jahrhunderts. Schon mit 9 begann die professionelle Musikerlaufbahn von Sharda Sahai. Auf sich aufmerksam machte er als Begleitung der Sarod-Legende Ali Akbar Khan. Im Jahre 1965, im Alter von 30 Jahren, gründete Sharda Sahai ein Institut zur Ausbildung in der indischen Klassik und im indischen Tanz. Das Pandit Ram Sahai Sangeet Vidyalaya besteht noch heute in Benares. Von Sharda Sahai werden wir nun 2 Tabla-Kompositionen hören, sogenannte Tukras. Die 2. mit Improvisationen, die im Jahre 2004 beim Saptak Music Festival aufgenommen wurden. Sharda Sahai wurde von seinem Sohn Vishnu Sahai begleitet. Thank you.